Erster, schimpfe nicht mit alten Männern. Sprich mit ihnen freundlich wie mit deinem Vater. Jüngere Männer sind wie Brüder für dich. Zweiter, behandle alte Frauen wie deine Mutter. Jüngere Frauen sind wie Schwestern für dich. Sei immer anständig. Dritter, hilf Witwen, die wirklich keine Hilfe haben. Vierter, wenn eine Witwe Kinder oder Enkel hat, sollen diese zuerst ihrer Familie helfen. Sie sollen ihren Eltern und Großeltern etwas zurückgeben. Das gefällt Gott. Fünfter, eine Witwe, die allein ist, hofft auf Gott. Sie betet Tag und Nacht. Sechster, eine Witwe, die nur Spaß hat, ist wie tot, obwohl sie lebt. Siebter, sagt diesen Leuten, was sie tun sollen. Dann macht niemand ihnen Vorwürfe. Achter, wer sich nicht um seine Familie kümmert, ist schlechter als jemand, der nicht an Gott glaubt. Er hat seinen Glauben verloren. Neunter, eine Witwe soll mindestens 60 Jahre alt sein, bevor man ihr hilft. Sie soll nur einen Mann gehabt haben. Zehnter, die Witwe soll Gutes getan haben. Sie soll Kinder gut erzogen, freundlich zu Gästen gewesen sein, anderen Christen geholfen und Menschen in Not geholfen haben. Elfter, jüngere Witwen soll man nicht unterstützen. Sie wollen vielleicht wieder heiraten und vergessen dann ihr Versprechen an Christus. Zwölfter, sie werden beschuldigt, weil sie ihr erstes Versprechen gebrochen haben. Dreizehnter, sie sind faul und laufen in den Häusern herum. Sie reden schlecht über andere und mischen sich in alles ein. Vierzehnter, jüngere Witwen sollen heiraten, Kinder bekommen und sich um ihr Zuhause kümmern. So gibt es den Feinden keinen Grund, schlecht über uns zu reden. Fünfzehnter, einige Witwen sind schon vom richtigen Weg abgekommen und folgen dem Teufel. Sechzehnter, wenn eine Christin Witwen in ihrer Familie hat, soll sie ihnen helfen. Die Gemeinde soll nicht zu viel Last haben, damit sie den Witwen helfen kann, die wirklich keine Hilfe haben. Siebzehnter, Älteste, die ihre Arbeit gut machen, sollen doppelt geehrt werden. Besonders die, die gut predigen und lehren. Achtzehnter, in der Bibel steht, einem Ochsen soll man beim Dreschen nicht das Maul verbinden. Und, ein Arbeiter hat es verdient, bezahlt zu werden. Neunzehnter, glaube keine Beschuldigung gegen einen Ältesten, wenn nicht zwei oder drei Zeugen aussagen. Zwanzigster, wenn jemand sündigt, sag es ihm vor allen anderen. Dann haben auch die anderen Angst, etwas Falsches zu tun. 21. Ich bitte dich vor Gott, Jesus Christus und den Engeln, behandle alle gleich. Bevorzuge niemanden. 22. Wähle nicht zu schnell jemanden für eine Aufgabe aus. Mach dich nicht mit den Sünden anderer schuldig. Bleib selbst rein. 23. Trink nicht nur Wasser. Trink etwas Wein für deinen Magen und weil du oft krank bist. 24. Manche Menschen zeigen ihre Sünden sofort. Bei anderen sieht man sie erst später. 25. Gute Taten sieht man auch. Und wenn man sie nicht sofort sieht, bleiben sie nicht lange verborgen.